ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، من يليم جشفستا als Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salam erschuf, erschuf er ihn langsam, Stück für Stück. Er nahm erst ein bisschen Erde und er nahm Erde von überall, von der ganzen Welt, von den ganzen Farben, von den ganzen Arten. Und er fügte Wasser dazu und er formte ihn Stück für Stück. Und die Engel unter Iblis, weil er mit den Engeln war, sie schauten ihn an, sagen, was ist das? Was macht Allah subhanahu wa ta'ala da? Und sie wunderten sich drum. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, ich erschaffe ein neues Wesen. Jemand, der mich anbetet. Jemand, der ein Statthalter für mich sein wird auf der Erde. Etwas Neues. Da haben sie sich gewundert. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn geformt. Erst hat ihn zusammen gemacht. Und er hat ihn Monate, Tage, Jahre gelassen. So. Und die Leute haben angeschaut. Und er hat ihn geformt und gemacht und gestaltet. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Adam a.s. mit seiner eigenen Hand gestaltet. Wie Allahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala hat Adam a.s. mit seiner Hand gestaltet. Als er fertig war und er hat noch nicht die Seele eingehaucht, ließ er ihn noch so, so wie er ist, so wie sein menschlicher Körper war, hat er ihn gelassen. Und Iblis, la'natullahi alayh, Iblis, er war eifersüchtig, er war neidisch. Er sagte schon, was ist das schon? Guck mal, ich kann reingehen, rausgehen. Und er ging rein in den Körper, ging raus, er bewegt sich nicht, er sagt nichts, er redet nichts. Was ist das? Was soll das sein? Und er sagt zu den Engeln, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Er sagt, er will eigentlich zu sich selber sagen, muss mir keine Sorgen machen. Er sagt, braucht euch keine Sorgen machen. Und als Allah subhanahu wa ta'ala Adam a.s. die Seele einhauchte, befahl er ihnen, sich vor Adam a.s. niederzuwerfen. Nicht eine Niederwerfung der Anbetung, sondern eine Niederwerfung des Respekts und der Ehre. Und sowieso, Allah subhanahu wa ta'ala hat das angeboten, also muss man das machen. فَسَجَدُ الْمَلَائِكَةَ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ. Alle Engel haben sich niedergeworfen. Alle, was im Himmel war, haben sich niedergeworfen. إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَاسْتَكْبَرْ فَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Außer Iblis. Er hat abgelehnt. Er wollte sich nicht niederwerfen. Er hat sich abgewandt und war von den Kuffar geworden. Wurde zu einem Käfer. Allah subhanahu wa ta'ala hat zu ihm gesagt, ja Iblis, warum hast du nicht meinen Befehl gehorcht? Warum hast du dich nicht niedergeworfen? Da sagt er, ana khayrun min. Sagt, ich bin besser als er. Sagt, wie, du bist besser als er? Spielt keine Rolle, ob du besser bist. Allah hat dir das anbefohlen. Sagt, ich bin besser als er. Sagt, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ja, er sagte, mich hast du aus Feuer gemacht und ihn aus Erde. Ja, aus Lehm, aus Erde ausgemacht. Iblis war der Erste, der Qiyas gemacht hat. Erste, der den falschen Qiyas, Analogieschluss gemacht hat. Er sagt, Feuer ist besser als Erde. Das Feuer ist niemals besser als Erde. Ja? Erde, das löscht Feuer. Erde ist beruhigend, sanft. Aus der Erde wächst etwas, das Feuer, das frisst einen auf. Ja, aber er hat so gedacht. Warum? Weil er hochmütig war. Warum hat er diese Tat begangen? Weil er neidisch war, meine lieben Geschwister. Weil er neidisch war. So sprach Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm, so geh hinaus, denn du bist ein Verfluchter und mein Fluch soll auf dir liegen bis zum Tag des Gerichts. Und er hat durch diese einzige Sünde, durch Hochmut, durch Neid, durch Ungehorsam, all diese Sachen hat er als erstes gemacht. hat er das Paradies verloren und die Ewigkeit im Hölle gewonnen, sozusagen. Subhanallah. Die Ewigkeit wegen was? Wegen einer Sünde. Einmal ungehorsam, für immer und ewig Strafe im Feuer. Wegen Neid, meine lieben Geschwister. Er war neidisch. Neid zählt zu den schlimmsten Sünden, meine lieben Geschwister. Neid zählt nicht nur zu den schlimmsten Sünden, sondern sie ist leider auch die weit verbreiteste Sünde, meine lieben Geschwister. Wisst ihr, was Neid ist? Neid ist, wenn du dir wünschst, dass demjenigen, dem du beneidest, den Allah die Gunst gegeben hat, diese Gunst, dieses Gute weggenommen wird. Das ist Neid. Du willst jemand, dein Bruder, deine Schwester, deine Verwandte, deine Freunde bekommen etwas von Allah subhanahu wa ta'ala und du sagst, der soll das wegbekommen. Das ist Neiden. Subhanallah. Und es gibt zwei Stufen. Die erste ist, du sagst, es soll von ihm weggenommen werden und zu mir kommen. Weil das ist der eigentliche Grund. Soll von ihm weg. Warum ich nicht, warum er? Ja, warum ich nicht, warum er? Er soll von ihm weggenommen werden und er soll zu dir kommen. Und die zweite, und bei Allah, das ist die schlimmere, er sagt, Hauptsache es kommt von ihm weg, auch wenn ich nicht bekomme. Schaut mal, so neidisch. Das ist Neid, liebe Geschwister. Subhanallah. Und diese Sache ist gefährlich. Diese Sache, die vernichtet uns, subhanallah, liebe Geschwister. Diese Sache macht unsere Religion, unsere Taten kaputt. Was erlaubt ist, ist, was die Gelehrten mit einem anderen Wort bezeichnen im Arabischen, obwohl sie manchmal auch dasselbe Wort dazu hinzufügen, sagen, wenn du etwas beneidest, wenn du merkst, du beneidest bei deinem Bruder etwas, dann machst du Dua für ihn in dieser Sache, sagst du, oh Allah, segne ihn in dieser Sache und gib mir das Gleiche. Ohne dass du willst, dass es von ihm weggeht. Die Sache ist erlaubt. Und wir sprechen, meine lieben Geschwister, von Sachen, von Akhira. Es ist auch erlaubt, Sachen von Dunya so zu machen, solange du nicht willst, dass es von ihm weggeht. Solange du nicht sagst, warum er, warum ich nicht. Solange du Dua für ihn machst. Du sagst, oh Allah, ja, dein Nachbar, dein Freund. Ja, sagen wir, jemand ist aus der Familie verstorben und er hat deinem Bruder ein Ferrari hinterlassen, dir nicht. Ja, bist neidisch. Willst du auch haben, willst du auch schnell fahren und so, subhanallah. Du machst was, du sagst, oh Allah, segne ihn darin. Ja, und schenk mir dasselbe. Ich bitte dich um dasselbe. Allah hat zu allem die Macht, oder nicht? إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Er kann tun und lassen, was er will. Er hat zu allem gemacht, zu jedem, an jedem. Mach doch Dua. Mach Dua zu ihm und er wird inshallah annehmen. Und besser, er nimmt sie sowieso im Jenseits an, anstatt im Diesseits. Aber diese Sache ist erlaubt. Subhanallah. Aber ein Muslim, er sollte nicht neidisch sein auf Dunya, meine lieben Geschwister. Ein Muslim, er sollte nicht neiden wegen Dunya-Angelegenheiten. Warum? Weil Dunya-Angelegenheiten, die sind vergänglich. Subhanallah, du hast heute ein Auto, morgen ist kaputt. Du hast heute ein Haus, morgen steht es in Flammen. Du hast heute ein Handy, morgen ist es im Wasser gelandet. Ist vergänglich, subhanallah. Bitte Allah um das Jenseits. Das ist, was ein Mu'min macht. Doch man sollte sich nicht einander beneiden. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, beneidet euch einander nicht. Überbietet einander nicht im Handel. Hasst einander nicht. Wendet euch nicht voneinander ab. Und unterbietet einander nicht im Kauf. Sondern seid brüderlich, diene Allahs. Seid brüderlich zueinander. Subhanallah. Er sagt, ein Muslim ist der Bruder eines Muslims. Ein Muslim ist der Bruder eines Muslims. Und hört gut zu. Er sagt, er fügt ihm kein Unrecht zu. Er verachtet ihn nicht und er lässt ihn nicht im Stich. Das ist Bruderschaft. Das ist Bruderschaft, mein lieben Geschwister. Er fügt ihm kein Unrecht zu. Er verachtet ihn nicht und er lässt ihn nicht im Stich. Subhanallah. Dann sagt er, At-Taqwa ha-huna, sagt, die Gottesfurcht ist hier und zeigt dreimal auf sein Herz. Die Gottesfurcht ist hier. Und dann sagt er, was Gewaltiges. Hör zu, mein lieben Geschwister. Er sagt, es ist schlimm genug. Es ist schlimm genug. Sozusagen, es ist Sünde genug für den Muslim. Das reicht ihm als Sünde. Diese Sache, was jetzt kommt, reicht dir als Sünde. Er sagt, es ist schlimm genug, wenn er seinen muslimischen Bruder verachtet. Ja, Allah. Wenn er seinen muslimischen Bruder verachtet, das reicht ja als Sünde. Nicht Neid, nicht schlecht über ihn sprechen, nicht im Schaden. Es reicht ja als Sünde, sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, wenn du deinen muslimischen Bruder verachtest. Er sagt, das Blut, der Besitz, die Ehre eines jedes Muslims ist für den anderen Muslim haram, unantastbar. Du darfst das Blut nicht antasten. Du darfst seine Ehre nicht antasten und du darfst seinen Besitz nicht antasten. Subhanallah. Und es reicht dir als Sünde, wenn du deinen Bruder im Islam verachtest. Wegen irgendwas. Egal wegen was. Subhanallah. Möge Allah uns bewahren für diese Sache. Wir müssen uns vor Neid in Acht nehmen. Subhanallah. Wir dürfen am besten beneiden wir niemanden. Wallahi, am besten beneiden wir niemanden. Denn Neid, Neid war es, das Iblis aus dem höchsten Paradies in die tiefste Hölle brachte. Neid war es, dass die Brüder von Yusuf, das mit ihm machten, was sie mit ihm machten, subhanallah, dass sie ihn töten wollten und dann ihn in den Brunnen geschmissen haben, dann für einen billigen Preis verkauft haben. Neid war es, der Yusuf a.s. und sein Bruder 40 Jahre und sein Vater 40 Jahre getrennt hat voneinander. Neid war es auch, dass den einen Sohn von Adam, den anderen Sohn von Adam töten ließ, weil Geschwister. Neid war es, weil die Juden den Islam nicht angenommen haben. Neid war es auch, dass Abu Jahl den Islam nicht annahm. Denn Abu Jahl, er wusste, dass Islam die Wahrheit ist. Er kam immer nachts zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, um Koran von ihm zu hören, bis er erwischt wurde. Er sagte, was machst du hier? Nichts. Zweiter Tag, was machst du hier? Nichts. Und dann haben sie ihn gepackt. Glaubst du wirklich, Glaubst du das, was der Prophet das der Mohammed gebracht hat, Wahrheit ist oder Lüge ist? Dann sagt er, das ist die Wahrheit. Er sagt, was? Wie, das ist die Wahrheit? Er ist Abu Jahl, er sagt, das ist die Wahrheit. Er sagt, warum folgst du ihm nicht? Er sagt, schau mal, unser Stamm und deren Stamm, wir haben immer wettgeeifert. Wenn Pilger kommen, wir haben Essen gegeben, die haben Essen gegeben. Wir haben getrunken, wir haben Ertrinken gegeben, die haben Trinken. Wir haben über die Sache bestimmt. Wir waren immer gleich, Kopf an Kopf. Jetzt sind die gekommen mit einem Prophet. Woher sollen wir einen Prophet nehmen, sagt er. Er sagt, Wallah, ich werde ihm nicht folgen. Subhanallah. Nur wegen was? Neid. Subhanallah. Nur wegen Neid. Subhanallah. Neid bringt einen zur Verleumdung, zu schlechten Taten, zu übler Nachrede, zu schlecht reden über deinen Bruder. Neid bringt dich zu körperlichen Angriffen. Du verletzt deinen Bruder, körperlich und seelisch. Wie viele Freundschaften gingen auseinander wegen Neid, liebe Geschwister? Wie viele Ehen brachen wegen Neid, liebe Geschwister? Wie viele wurden krank wegen Neid? Warum? Nur weil du deinem Bruder nicht das gönnst, was Allah für ihn bestimmt hat. Du gönnst ihm das nicht, was Allah für ihn bestimmt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, meine lieben Schwestern, hütet euch vor Neid. Sagt, hütet euch vor Neid. Denn Neid frisst die guten Taten, wie das Feuer den Brennstoff frisst. Hütet euch vor Neid. Denn der Neid frisst die guten Taten. Frisst deine guten Taten, solange du neidisch bist. Frisst er deine guten Taten, wie das Feuer den Brennstoff reinschmeißt. Hast du mal gesehen, wenn du Holz reinschmeißt in Feuer, wie schnell das gefressen wird. Subhanallah. Und noch schneller werden deine Taten aufgefressen. Ibn al-Qayyim sagt dazu, dass Neid so eine schlimme Sache ist, dass sie fast alle guten Taten auslöscht. Alle gut. Du machst so viele gute Taten, aber gleichzeitig beneidest du jemanden. Umsonst machst du diese guten Taten. Wird ausgelöscht, subhanallah. Und er sagt, es gibt kein Gefühl, das einen so auffrisst, wie Neid und Eifersucht. Das frisst dich innerlich. Frisst nicht nur deine guten Taten, frisst auch dein Herz, frisst deinen Kopf. Ja, du kannst nicht mehr essen, du kannst nicht mehr trinken, du kannst nicht mehr sitzen, du kannst nicht mehr schlafen, du kommst damit nicht klar. Warum? Weil dieser Neid zu dir kommt. Neid, Neid, Neid. Subhanallah. Dieser Neid lässt dich nicht in Ruhe. Von Zubair ibn Awam, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, meine Gemeinschaft wird die Krankheit der Gemeinschaften treffen. Sie sagten, was ist diese Krankheit der Gemeinschaften, ja Rasulullah? Er sagte, Hochmut und Arroganz. Das Mehren von Dunya und sich das Kämpfen und das sich in die Haare kriegen wegen Dunya. Hass und Neid bis zur Ungerechtigkeit. Neid bis zur Ungerechtigkeit, bis man unterdrückt wird, bis Übergriffe kommen, bis Unterdrückung herrscht. Und darauf folgt dann, dass viele töten. Wegen was? Wegen Neid. Wegen Neid. Subhanallah. Darauf folgt dann, dass viele töten, sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, Neid ist ein Weg zu Kufr billah. Neid kann dich dazu bringen, dass du aus deiner Religion rausfliegst, subhanallah. Warum? Weil durch Neid sagst du, es ist nicht gerecht, was Allah bestimmt hat. Subhanallah. Wer bist du, dass du urteilst über Allahs Gerechtigkeit? Du sagst, nein, es ist nicht gerecht, dass er es bekommen hat, ich sollte es bekommen. Subhanallah. Diese Sache, wenn du nicht aufpasst, und zu dir ist jetzt die Hujja gekommen, zu dir ist jetzt die Beweislage gekommen, zu dir ist die Botschaft jetzt gekommen über Neid, wenn du nicht aufpasst und sagst, ja, warum hat er das bekommen und ich nicht, kann das zu Kufr bringen. Warum? Weil du bist mit der Entscheidung Allahs nicht zufrieden. Subhanallah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Glaube und Neid existieren niemals zusammen im Herzen eines Dieners. Subhanallah. Entweder du bist gläubig oder du bist neidisch. Such sie aus. Entweder du bist gläubig, du hast Iman, oder du bist nicht gläubig und du hast kein Neid. Das heißt, in dem Moment, wo du neidest, hast du kein Iman. Heißt nicht, dass dein Iman komplett weggeht. Aber in dem Moment, wo der Neid vorhanden ist, oder solange der Neid vorhanden ist, ist dein Iman schwach oder gar fast schon verschwunden. Subhanallah. Wie was? Wie Feuer und Wasser ist das. Wie Feuer und Wasser. Versuch mal Feuer und Wasser an einem Ort zu machen. Nimm eine Schale, mach Wasser rein, versuch Feuer anzumachen. Funktioniert nicht. Nimm Feuer, mach Wasser rein, versuch, dass beide bleiben. Funktioniert nicht. Genau so ist Iman und Neid im Herzen. Funktioniert nicht. Entweder ist Iman da, oder es ist Neid da. Entweder ist Wasser da, oder es ist Feuer da. Subhanallah. Liebe Geschwister, Neid ist eine gewaltige Sache. Neid frisst unsere Taten. Neid zerstört unsere Taten, zerstört unsere Herzen, zerstört unsere Freundschaften. Auf das nichts übrig bleibt, außer wir alleine. Nicht mal unsere guten Taten sind noch übrig. Wir haben alle beneidet. Wir beneiden unsere Freunde, unsere Verwandten, unsere Bekannten. Niemand will mehr mit uns etwas zu tun haben. Dann sterben wir, kommen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann wollen wir ins Paradies, aber es wird uns nicht gewährt werden, weil der Neid alles aufgefressen hat, was wir an guten Taten hatten. Möge Allah uns bewahren. Amen. Und was die Heilung ist, so werden wir das inshallah im zweiten Teil erfahren. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu على نبي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد liebe Brüder, der Neid frisst unsere guten Taten, solange er vorhanden ist, so wie das Feuer den Brennstoff frisst. Was können wir dagegen tun? Wie können wir dagegen arbeiten? Denn Neid ist eine menschliche Sache. Jeder hat diese Sache, so wie Eifersucht. Jeder hat diese Neid in sich. Aber was kannst du dagegen tun, damit dieser Neid dich nicht auffrisst? Damit der Neid nicht deine guten Taten auffrisst? An erster Stelle, meine lieben Geschwister, an erster Stelle, du machst Dua. Du machst Dua für deinen Bruder, den du beneidest. Das ist die erste Regel. Wenn du merkst, du beneidest deinen Bruder oder deine Schwester in etwas, dann machst du Dua, dass Allah es für ihn segnet und dass Allah dir dasselbe gibt. Das erstens. Das ist ganz wichtig. Zweitens musst du dir vor Augen führen, was du beneidest. Meistens leider beneiden wir Dunya-Angelegenheiten. Und wir müssen verstehen, dass die Dunya vergänglich ist. Die Dunya ist nichtig. Spätestens, wenn du in die Grab gehst, also folgt dir nichts außer deine guten Taten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn der gläubige Diener ins Grab eingelegt wird, so folgen ihm drei. Seine Familie, sein Besitz und seine Taten. Zwei verlassen ihn und nur eins bleibt. Sein Besitz und seine Familie wird ihn verlassen. Den Besitz, den du eingehäuft hast, die Familie, die du so geliebt hast, sie werden dich verlassen, sie werden dich allein lassen, aber deine Taten werden da bleiben. Entweder deine guten oder deine schlechten. Deswegen führe dir vor Augen, was ist wichtiger? Welches Leben ist wichtiger? Welches Leben ist vergänglich und welches Leben ist für immer und ewig? Liebe Geschwister, ihr müsst euch diese Sachen, das ist der zweite Punkt. Dritter Punkt ist, dass man sich mit der Entscheidung Allahs zufrieden gibt. Wenn Allah eine Sache bestimmt hat, dann sagst du, Alhamdulillah. Ja, gibst dich damit zufrieden. Ja, dein Bruder hat das Haus bekommen, du nicht, sagst Alhamdulillah. Ja, dein Bruder hat die Frau bekommen, du nicht, sagst Alhamdulillah. Ja, dein Bruder hat Geld bekommen, du nicht, Alhamdulillah. Ja, warum? Allah weiß besser. Ja, vielleicht, wenn du dieses Haus bekommst, dir dieses Geld bekommst, vielleicht fällst du in Kuffer. Vielleicht machst du schlimme Sachen damit. Vielleicht schadest du dir und deiner Umgebung, subhanallah. Allah weiß es besser. So ist das der dritte Punkt, dass du dich zufrieden gibst damit, subhanallah. Der vierte Punkt ist, dass man sich bewusst wird, was wichtig ist. Denn tatsächlich, Allah subhanahu wa ta'ala hat einige von uns intelligenter gemacht als andere. Andere haben ein Talent, was die anderen nicht haben. Ja, der eine ist Meister hier, der andere ist Meister da. Aber niemals findest du alles in einer Person, subhanallah. Der eine hat diese gute Charaktereigenschaft, der andere hat eine andere gute Eigenschaft, subhanallah. Jeder hat bestimmte Vorzüge, und was die anderen nicht haben, subhanallah. Und wenn du eifersüchtig bist auf solche Sachen, so wisse, dass das unnötig ist. Denn bei Allah subhanahu wa ta'ala spielt nicht die Intelligenz eine Rolle. Bei Allah subhanahu wa ta'ala spielt nicht dein Talent eine Rolle. Bei Allah subhanahu wa ta'ala spielen nicht deine guten Taten, dein Geld auf dem Konto, dein Vermögen oder deine Leistungen eine gute Rolle. Bei Allah subhanahu wa ta'ala spielt nur was eine Rolle? At-Taqwa. Sagt, bei Allah sind die Besten diejenigen, die am gottesfürchtigsten sind. Diejenigen, die am Gottesfürchtigsten sind. Und dazu sind das beste Beispiel, sind die Beduinen, subhanallah. Die Beduinen, die sind bekannt dafür, die sind nicht so ganz hell im Kopf. Die Wüstenaraber, die sind nicht ganz hell im Kopf. Aber wenn die eine Sache machen, dann machen die sie richtig. Als zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ein Beduine kam. Und er sagte, hat dich Allah entsandt? Sagt er, ja. Sagt er, hat er uns befohlen, 5 Gebete am Tag zu beten? Sagt er, ja. Sagt er, hat er uns befohlen, Zakat und Fasten und so weiter zu machen? Sagt er, ja. Sagt er, Wallah, ich mache diese Sachen, also die Pflichten von Islam, diese Sachen, nicht mehr und nicht weniger. Dreht sich um und geht. Dann lächelt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, und er sagt, wenn er die Wahrheit sagt, kommt er ins Paradies. So einfach. Nicht Qiyamul Layl die ganze Nacht, nicht ich lerne ganze Koran auswendig, nicht. Nein, diese ganz simplen Sachen, die dir Allah anbefohlen hat. Gebet, Fasten, Zakat, Hajj, wenn du kannst, gute Gebete, schlechte Gebete, so die Sachen, die Pflicht. Subhan, diese Sachen. Ich sage nicht mehr, nicht weniger. Knallhart. Ja? Also man würde sagen, okay, nicht weniger verstehe ich, aber warum nicht mehr? Subhanallah, warum nicht mehr? Ja, die sind so. Die sind so. Aber wer weiß, vielleicht ist der gekommen ist, hat mehr Taqwa als derjenige, der mehr macht, subhanallah. Deswegen muss man sich der nächste Punkt, sich bewusst werden, dass die Taqwa, Gottesfurcht bei Allah subhanallah, eine Rolle spielt. Der nächste Punkt, meine lieben Geschwister, ist der Wunsch zum Paradies. Willst du denn nicht ins Paradies? Willst du denn nicht, dass deine Familie im Paradies ist? Dass deine Freunde und Bekannten alle im Paradies sind? Okay, vergiss die anderen, du bist neidisch auf alle. Aber willst du denn nicht ins Paradies? Willst du nicht ins Paradies? Natürlich, jeder will ins Paradies, subhanallah. Man muss sich klar machen, was im Paradies alles gibt. Man muss sich darüber nachdenken, wie man ins Paradies kommen kann. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt, euch wird eine Krankheit treffen, die die Gemeinschaften schon vor euch getroffen hat. Wird uns treffen. Und hat uns schon getroffen, subhanallah. Er sagt, Neid und Hass. Neid und Hass. Und dann sagt er, es ist die Kahlscherende. Ich sage nicht, dass es die Haare kahlschert, sondern dass es die Religion kahlschert, sodass nichts mehr von der Religion übrig bleibt. Neid und Hass löscht deine Religion aus, subhanallah. Dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, und ihr sollt darauf achten, er sagt, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, ihr werdet nicht das Paradies betreten, bevor. Und jeder Muslim sollte darauf aufpassen. Wie? Wann komme ich ins Paradies, wann nicht? Der Gesandte Allah sagt es jetzt zu dir. Achtung, die Ohrenspitzen. Er sagt, ihr werdet nicht das Paradies betreten, bevor ihr nicht Iman habt. Ja, Rasulullah, wie haben wir Iman? Er sagt, und ihr werdet nicht eher Iman haben, bevor ihr euch nicht gegenseitig liebt. Bevor ihr euch nicht gegenseitig liebt. Dann sagt er, soll ich euch nicht sagen, was dazu führt, dass dies bei euch gefestigt wird? Soll ich euch nicht sagen, wie ihr euch gegenseitig liebt? Er sagt, verafschus salam. Ja? So grüßt euch, verbreitet den Salam untereinander. Wenn dein Bruder sieht, sagt Salam alaikum. Das schon gibt Liebe in dem Herzen. Du siehst deinen Bruder vom Weiten, den kenne ich, der ist bei mir in der Moschee. Salam alaikum, wa alaikum salam. Schon kommt Lächeln. Ja? Schon kommt Freude. Bildet sich der Korn von Liebe, subhanallah. Salam alaikum, alaikum salam, subhanallah. Wallahi, liebe Geschwister, mich freut nichts mehr, wenn ich Jugendliche auf der Straße sehe. Meistens kennen die mich, kommen, Salam alaikum, ich kenne dich aus der Moschee. Mein Herz freut sich, geht auf und sagt, alaikum salam wa rahmatullah. Subhanallah, das ist eine schöne Sache, der Salam. Afshu salam, verbreitet den Salam, subhanallah. Das ist noch eine abschließende Sache. Was machst du, wenn dich jemand beneidet? Okay, wir haben gelernt, wenn du jemand beneidest. Was machst du, wenn dich jemand beneidet? An erster Stelle, du versuchst ihn gut zu behandeln. Du machst Dua für ihn und versuchst ihn gut zu behandeln. Ja, und wenn es sein muss, gibst du ihm Geschenke und so weiter. Du versuchst ihn gut zu behandeln. Und wenn jemand zu dir kommt und sagt, guck mal, der und der, der beneidet dich, der hasst dich, der redet schlecht über dich und so. Was sollst du dann machen? Sagst du, redest du mit, guck mal, was soll das, warum beneid? Nein, nein, nein. Dann sagst du zu demjenigen, der zu dir gekommen ist, dasselbe, was Hassan al-Basri gesagt hat, als jemand zu ihm gekommen ist und gesagt hat, guck mal, der beneidet dich, der redet schlecht über dich und so. Er sagt zu ihm, hat denn der Shaitan keinen anderen gefunden, außer dich, um mir das zu berichten? Türe geschlossen, Fitna gemacht, direkt geschlossen, sagt, hat der Shaitan keinen anderen gefunden? Ja? Sozusagen, hast du nicht eine andere Sünde gefunden? Subhan, ist eine gewaltige Sünde, was du machst. Hat der Shaitan keinen anderen gefunden, außer dich, dass du mir das überbringst, dass du mir diese Sache sagst, subhanallah? War ruhig, hat daraus gelernt. Was hat noch Hassan al-Basri gemacht? Hat ein Geschenk gemacht, ist zu dem Mann gegangen, ja, und hat ihm ein Geschenk gegeben. Ha, klopft an die Tür, sagt, Faddal, hier, Geschenk. Sagt er, warum ist das Geschenk? Was ist los? Warum? Sagt er, ich liebe dich für Allah, ihr nimmst ein Geschenk. Sagt er, komm mal, und so hat nicht locker gelassen. Sagt er, ich habe gehört, dass du heute Morgen mir deine guten Taten geschenkt hast. Und ich wollte dir etwas von Dunya schenken. Subhanallah. Was hat er gemacht? Er hat ihn gleich gelehrt, auf schönste Art und Weise. Er hat gesagt, Achtung, wenn du über mich redest oder über andere redest, deine guten Taten verschenkst du. Und dafür bekommst du Dunya, was vergänglich ist. Er hat ihm gleich eine Lehre gegeben. Subhanallah. So. Auf die schönste Art und Weise, subhanallah. Direkt die Tür zur Fitna schließen. Und dann sagt, abschließend ein schöner Hadith von Abdullah ibn Amr ibn As, radiallahu anhuma, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und es ist ein interessanter Hadith, subhanallah. Er sagt zu den Ansar, speziell an die Ansar, er sagt, wenn ihr Persien und Rom erobert habt, besser gesagt, erobert bekommen habt, was für ein Volk wollt ihr dann sein? Was für ein Volk werdet ihr sein, nachdem ihr Persien und Rom erobert habt? Ha, sozusagen Asien und Europa habt ihr erobert. Ha? Was wollt, ihr habt dann die Macht, ihr seid gewaltig und groß. Was für ein Volk wollt ihr dann sein? Dann sagt Abdurrahman ibn Auf, wir werden so sein, wie Allah uns anbefohlen hat. Ha, wir werden das tun, was Allah uns gesagt hat, hören, was Allah uns sagt, tun, wie Allah uns sagt. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als ob er es wüsste, und er wusste es, sallallahu alaihi wasallam. Er guckt ihn an und sagt, oder doch anders. Er sagt, oder doch anders. Ja, ihr fangt an miteinander, er sagt, wetteifert miteinander um die Dunya. Ihr wetteifert miteinander um die Dunya. Dann beneidet ihr euch einander. Dann wendet ihr euch voneinander ab. Dann hasst ihr euch einander oder ähnliches. Dann macht ihr euch auf den Weg zu den Wohnstätten von den Muhajirin. Und dann köpft ihr euch gegenseitig. Subhan, der Hadith ist Muslim. Das, wann, wenn zu dir so viel gekommen ist, ja, du hast jetzt so viel, du hast Macht bekommen, du hast Reichtum bekommen, du hast Status bekommen. Und dann fangst du an zu wetteifern um Dunya. Dann beneidest du einander. Dann wendet ihr euch voneinander ab, weil ihr euch beneidet. Hasst ihr euch gegeneinander und wenn es sein muss, tötet ihr einander. Subhan. Wegen was? Wegen Dunya. So sage ich zu euch, meine lieben Brüder, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala euch geehrt hat mit dem Islam, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala euch eine Wohnung gegeben hat, Familie gegeben hat, Auto gegeben hat, Reichtum gegeben hat, Macht gegeben hat, Status gegeben hat, subhanallah, er hat euch nicht im Stich gelassen, so sage ich zu euch, was für ein Volk wollt ihr sein, meine lieben Geschwister? Was für eine Person wollt ihr sein, meine lieben Geschwister? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von Neid bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden verzeihen und uns um Stufen erhöhen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und den ganzen Muslimen auf der ganzen Welt vergeben, verzeihen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimen, den Armen und den Bedürftigen auf der ganzen Welt helfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Muhajirin und die Mujahideen unterstützen auf der ganzen Welt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, auf den richtigen Weg zu uns zu festigen, den richtigen Weg zu finden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Toten und die Toten der Muslimen ehren und den Aufenthalt im Grab erleichtern. Aqulu qawli hadha astaghfiruhu wa atubu ilayk. Faqim as-salam. الله أكبر الله أكبر الله